Erster Saulus ist sehr wütend auf die Freunde von Jesus. Zweiter, er geht zum Chef der Priester. Er will Briefe für Damaskus. Er will die Leute, die an Jesus glauben, finden und nach Jerusalem bringen. Dritter, Saulus reist nach Damaskus. Plötzlich ist ein helles Licht vom Himmel da. Vierter, Saulus fällt auf den Boden. Er hört eine Stimme, Saul, Saul, warum machst du mir das? Fünfter, Saulus fragt, wer bist du, Herr? Die Stimme sagt, ich bin Jesus. Du machst mir das an. Sechster, Jesus sagt, steh auf und geh in die Stadt. Dort sagt man dir, was du tun sollst. Sieben. Die Männer mit Saulus sind sprachlos. Sie hören die Stimme, aber sehen niemanden. Achter, Saulus steht auf. Er öffnet die Augen, aber er sieht nichts. Die Männer nehmen ihn an der Hand und bringen ihn nach Damaskus. Neunter, Saulus ist 3 Tage blind. Er isst und trinkt nichts. Zehnter, in Damaskus wohnt ein Freund von Jesus. Er heißt Ananias. Der Herr spricht zu ihm, Ananias, Ananias sagt, ja, Herr, hier bin ich. 11. Der Herr sagt, geh in die Gasse, die gerade heißt. Suche dort Saulus von Tarsus im Haus von Judas. Er betet gerade. 12. Gott hat Saulus gezeigt, dass ein Mann namens Ananias kommt und ihm die Hände auflegt. Dann kann Saulus wieder sehen. 13. Ananias sagt, Herr, ich habe gehört, dass dieser Mann deinen Freunden in Jerusalem viel Böses getan hat. 14. Auch hier hat er die Macht, alle Freunde von Jesus gefangen zu nehmen. 15. Der Herr sagt, geh. Ich habe ihn ausgewählt. Er soll meinen Namen den Völkern, Königen und dem Volk Israel bringen. 16. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. 17. Ananias geht zu dem Haus. Er legt Saulus die Hände auf und sagt, Bruder Saul, Jesus hat mich geschickt. Er ist dir auf dem Weg erschienen. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 18. Sofort fallen Schuppen von Saulus Augen. Er kann wieder sehen. Er steht auf und lässt sich taufen. 19. Er isst und wird wieder stark. Er bleibt einige Tage bei den Freunden von Jesus in Damaskus. 20. Saulus erzählt in den Synagogen von Jesus. Er sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 21. Alle Leute staunen. Sie sagen, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem die Freunde von Jesus geärgert hat? Er ist doch hier, um sie gefangen zu nehmen und zu den Priestern zu bringen. 22. Saulus wird immer stärker. Er beweist den Juden in Damaskus, dass Jesus der Christus ist. 23. Nach einiger Zeit wollen die Juden Saulus töten. 24. Saulus erfährt von dem Plan. Die Juden bewachen die Tore Tag und Nacht, um ihn zu töten. 25. Aber die Freunde von Saulus helfen ihm. Sie lassen ihn nachts in einem Korb über die Mauer hinunter. 26. Saulus kommt nach Jerusalem. Er will sich den Freunden von Jesus anschließen. Aber sie haben Angst vor ihm. Sie glauben nicht, dass er ein Freund von Jesus ist. 27. Barnabas hilft Saulus. Er bringt ihn zu den Aposteln und erzählt ihnen, dass Saulus auf dem Weg Jesus gesehen hat. Und dass Jesus mit ihm gesprochen hat. Und dass Saulus in Damaskus von Jesus erzählt hat. 28. So geht Saulus mit den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Er redet offen über Jesus. 29. Er redet auch mit den Juden, die Griechisch sprechen. Aber diese wollen ihn töten. 30. Die Freunde von Saulus erfahren das. Sie bringen ihn nach Caesarea und schicken ihn dann nach Tarsus. 31. Die Gemeinde hat Frieden in Judä, Galiläa und Samaria. Sie wird stärker und lebt mit Ehrfurcht vor dem Herrn. Und sie wächst durch die Hilfe des Heiligen Geistes. 32. Petrus reist überall hin. Er kommt auch zu den Freunden von Jesus in Lydda. 33. Dort findet er einen Mann namens Aeneas. Er liegt schon seit 8 Jahren im Bett, weil er gelähmt ist. 34. Petrus sagt zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mach dein Bett, 35. Sofort steht Aeneas auf. Alle Leute in Lydda und Saron sehen ihn. Und sie glauben an den Herrn. 36. In Joppe wohnt eine Freundin von Jesus. Sie heißt Tabitha. Das bedeutet Reh. Sie tut viel Gutes und hilft den Armen. 37. Eines Tages wird sie krank und stirbt. Die Freunde waschen sie. Und legen sie in ein Zimmer oben im Haus. 38. Lydda ist nicht weit von Joppe. Die Freunde hören, dass Petrus in Lydda ist. Sie schicken zwei Männer zu ihm. Sie bitten ihn, schnell zu ihnen zu kommen. 39. Petrus geht mit ihnen. Als er ankommt, bringen sie ihn in das Zimmer oben im Haus. Alle Witwen kommen zu ihm. Sie zeigen ihm die Kleider, die Tabitha gemacht hat, als sie noch lebte. 40. Petrus schickt alle Leute hinaus. Er kniet nieder und betet. Dann sagt er zu der toten Frau, Tabitha, steh auf, sie öffnet die Augen, sieht Petrus und setzt sich. 41. Petrus gibt ihr die Hand und hilft ihr aufzustehen. Dann ruft er die Freunde von Jesus und die Witwen herein und zeigt ihnen Tabitha, die wieder lebt. 42. Alle Leute in Joppe hören davon. Und viele glauben an den Herrn. 43. Petrus bleibt einige Zeit in Joppe. Er wohnt bei Simon, einem Gerber.